Aus diesen Unterschieden in der Erfahrung der Realität ergaben sich unterschiedliche Erzählformen. Griechische Mythen haben in der Regel drei Akte: Aristoteles Anfang, Mitte und Ende, Krise, Kampf, Lösung. Oft spielen einzelne Helden die Hauptrolle, die gegen schreckliche Gegner kämpfen und sie mit List oder Kraft überwinden, um ihr Ziel zu erreichen. Nichts als individualistische Propaganda, die die Vorstellung vermittelte, eine mutige Person könne wirklich alles verändern. Die Heldinnen in chinesischen Märchen und Legenden hingegen verdienen sich ihren Status durch ihren Dienst an der Gemeinschaft. Und sie kennen viel seltener tragische oder glückliche Enden. Der koreanische Psychologieprofessor Ushul Kim sieht im offenen Ende das wichtigste Merkmal chinesischer Erzählungen. Man bekommt nie eine Antwort. Es gibt keinen Abschluss, es gibt kein glückliches Ende. Man wird mit einer Frage zurückgelassen, die man für sich selbst entscheiden muss. Das ist das Vergnügen der Geschichte. In östlichen Geschichten, die sich auf ein Individuum konzentrierten, wurde der Status des Helden in der Regel auf eine gruppenbezogene Art und Weise verdient. In Asien wird eine Person, die sich aufopfert, zum Helden. Sie kümmert sich um die Familie, die Gemeinschaft und das Land. Das alte China war narrativ ein so ego-befreites Land, dass es 2000 Jahre lang praktisch keine Autobiografien gab. Wenn sie doch auftauchten, wurden die Lebensgeschichten typischerweise ohne die Stimme und die Meinung des Erzählers dargeboten, der nicht im Zentrum seines eigenen Lebens stand, sondern als Beobachter fungierte. Statt einem geradlinigen Muster von Ursache und Wirkung zu folgen, nahm die östliche Fiktion oft die Form von Akira Kurosawas Film Rashomon, das Lustwäldchen von 1950 an, der auf den beiden Kurzgeschichten Rashomon und Im Dickicht von Ryunosuke Akutagawa basiert. Er erzählt die Ereignisse rund um einen Mord aus der Perspektive mehrerer Zeugen, eines Holzfällers, eines Priesters, eines Polizisten, einer älteren Frau, des beschuldigten Mörders, der Frau des Opfers und schließlich eines Geistmediums, welches das Opfer selbst zu Wort kommen lässt. All diese Berichte widersprechen sich irgendwie, und die Zuschauerin erkennt bestenfalls, dass eine Begebenheit von unterschiedlichen Personen unterschiedlich wahrgenommen bzw. unterschiedlich erzählt werden kann. Was letztlich wirklich vorgefallen sein könnte, was die Wahrheit ist, bleibt offen. Diese unterschiedliche Narrativik schlägt sich messbar in der Weltwahrnehmung heutiger Individuen nieder. So tendieren amerikanische Journalisten dazu, bei einem Massenmord die charakterlichen Schwächen des Mörders verantwortlich zu machen. Chinesische Reporter hingegen betonen eher die Probleme in seinem Lebenskontext, wie beispielsweise seine Isolation von der Gemeinschaft.